Messe in Holyrood House, Schottland. Einen Höhepunkt im Spätwerk des Malers bietet das Bild »Die erste Messe Maria Stuarts in Holyrood House«. Es ist 1866 entstanden, 2 Jahre vor Lloyds überraschendem Tod 1868. Wie im Gemälde John Knox und Maria Stuart greift Lloyds eine Schlüsselszene im Leben der katholischen schottischen Königin auf. Als junge Witwe des französischen Königs kehrt sie ins heimische, aber mittlerweile protestantisch gewordene Schottland zurück. Die katholische Königin sieht sich und ihre Anhänger großen Anfeindungen ausgesetzt. Mit der Feier einer katholischen Messe in ihrer Palastkirche von Holyrood House versucht sie, ihren katholischen Glauben in Schottland wieder zu etablieren. Die Protestanten versuchen, die Messfeier zu stören und in die Kirche einzudringen, was Lloyds in seinem Bild malerisch eindrücklich schildert. Er charakterisiert meisterhaft die Ängste und Zweifel der Mitglieder des Hofstaats, ebenso wie die furchtlos aufrecht kniende und betende Königin. Lloyds ist es hier wieder einmal gelungen, das Leben einer historischen Persönlichkeit in eine dramatische Szene zu bannen. Mit großem psychologischem Einfühlungsvermögen, wunderbaren Farben und einer grandiosen Lichtführung. Das Gemälde ist eine Dauerleihgabe des Landes Baden-Württemberg und gehört seit 1996 zur Sammlung des Museums im Prediger.